davon kann der Lanzer denn schon träumen. Er träumt von seinem Mägdelein, das er küsste unter Waldesbäumen. Bei manch Verliebtem stellt ihn ein, hat sie ja so gerne und aus weiter Ferne denkt er nur an sie. Wovon kann der Lanzer denn schon träumen? Er träumt vom nächsten Wiedersehen unter den verschwiegenen Waldesbäumen, wo stets Verliebte gehen. Wovon kann der Lanzer denn schon träumen? Er träumt von seinem Vaterhaus, von den alten, liebvertrauten Räumen, vom Blick ins weite Land hinaus. Da war jeder Morgen froh und ohne Sorgen, jeder Tag voll Glück. Wovon kann der Lanzer denn schon träumen? Er träumt von seiner Jugendzeit, wo in jenen liebvertrauten Räumen die Mutter ihn betreut. Wovon kann der Lanzer denn schon träumen? Er hat ja keine Zeit dazu, keine Stunde Schlaf will er versäumen. Des Nachts, da braucht er seine Ruhe, denn gerade entschlummert wird doch schon gebummert und dann heißt es raus. Wovon soll der Lanzer da schon träumen? Er wartet, bis halt Urlaub ist, weil er dann statt nur davon zu träumen, die Liebste selber fühlt.